Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, auf ein neues. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnacht-Ausgabe. Ihr seid willkommen hier bei mir mit jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind gebührenfrei. Erste Anrufer. Ich sehe hier zwei Leute. Erstmal Andreas, 21. Guten Morgen. Ja, hi. Domian, Jürgen. Ja, hi, Jürgen. So heiße ich. Ja. Andreas. Ja. Und da ist auch eine Sonja im Hintergrund, 19. Dazu, der kommen wir später. Tanja. Andreas, was ist los? Ja, genau. Ich bin ein Erwachsenenbaby. Du weißt ja, was das ist, oder? Du bist ein erwachsenes Baby. Du bist ein Mann, ein erwachsener junger Mann von 21 Jahren, der sich gerne wickeln lässt, ne? Ja, genau. Was ich alles gelernt habe hier in den letzten Jahren. Früher hätte ich gefragt, was bist du, ein Erwachsenenbaby? Ja. Also du lässt dich gerne wickeln. Das ist deine sexuelle Vorliebe. Ja, genau. Mhm. Ja, und zwar, da war ich halt jetzt ewig allein. Also habe halt jetzt ewig lang keine Freundin gefunden. Mhm. Und jetzt habe ich halt so eine ganz süße Maus gefunden. Das ist eben die Tanja und die akzeptiert es halt voll und ganz. Du hast eine süße Maus gefunden? Ja, Freundin. Die Tanja. Ja, und die habe ich eben über das Internet kennengelernt. Mhm. Und jetzt bin ich halt total happy, dass ich da endlich mal quasi jetzt eine Mami gefunden habe. Eine Mami gefunden hast? Ja. Wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen? Jetzt sind wir seit 9 Wochen zusammen. 9 Wochen? Ja. 9 Wochen ist dann noch relativ frisch. Ja, schon. Aber immerhin, ne? Nochmal zu dir und deiner Vorgeschichte. Ja. Seit wann weißt du denn, dass du auf Windeln und dererlei Dinge stehst? Das kann ich relativ schlecht nachvollziehen. Also so, ich kann mich so ab 6 Jahren dran erinnern. Ab 6 Jahren? Ja, also ich habe damals schon irgendwie alle möglichen Sachen von mir versetzt. Nur, dass ich mir irgendwie Windeln kaufen konnte. So hat das eben. Also vielleicht nicht gerade mit 6 Jahren, aber so in jungen Jahren schon. Ja, schon. Mhm. Also mhm. Das war schon ziemlich lang. War das denn damals auch schon verbunden mit einer sexuellen Attraktion für dich? Oder konntest du das noch nicht so richtig einschätzen? Nee, also mit Sex dann glaube ich noch nicht. Das kam halt dann in der Pubertät dazu. Mhm. Und hast du deine ganze Pubertät und die Jahre bis jetzt, 21 Jahre alt, nur mit dieser Art von Sexualität dich beschäftigt? Ja, eigentlich schon. Mhm. Also ich meine, ich habe natürlich schon ab und zu mal mit Mädchen geschlafen, aber... Ach, das gab's schon. Ja, ja, klar. Mhm, ja. Aber das hat halt schon immer damit eine Rolle gespielt. Mhm. Also. Und bevor du jetzt die Tanja kennengelernt hast, sah so deine Eigensexualität so aus, dass du in so ein Geschäft gegangen bist, dir Windeln gekauft hast, ja, genau. Die Windeln angelegt hast, ja. Zu Hause und mit den Windeln durch die Wohnung läufst. Durch die Wohnung wäre irgendwie dumm, weil ich eben noch bei meinen Eltern daheim wohne. Und ich finde, das wäre ein bisschen peinlich. Ja, das wäre sehr peinlich. Aber halt für dich dann deine kleinen sexuellen Orgien da praktizierst. Genau, ja, so mhm. Könnte man es jetzt sagen. Mhm. Du onanierst in die Windeln rein, ja. Wenn du sie alleine trägst. Ja. Machst du auch noch andere Dinge in die Windeln, die man eigentlich in die Windeln tut? Eigentlich schon, ja. Das kommt auch dazu. Ja. Mhm. Auch Schnuller und sowas? Ja. Alles komplett. Zähl doch mal auf, was zu deinen Accessoires gehört. Ja, ich hätte viel, was da gerne dazugehören würde, aber ich habe leider Gottes noch nicht so die finanziellen Mittel dazu. Ja gut, aber erzähl mal, was du hast. Noch nicht viel, also ich meine... Also ein Schnuller. Schnuller habe ich, Fläschchen habe ich. Ja. Was kommt Lätzchen denn? Habe ich. Ein Letz? Ja. Alles Mögliche. Was kommt denn in das Fläschchen rein? Milch oder Wodka? Je nachdem. Also meistens schon zur Babynahrung. Ja. So, das klingt ja wieder mal, oder ich habe schon einige Mal mit Leuten gesprochen, die so drauf sind, das klingt immer so ein bisschen witzig und lustig für uns, die wir so etwas nicht nachempfinden können. Ja, ja. Das ist aber eigentlich für euch nicht witzig, sondern eigentlich ganz normal, ne? Ja, schon. Es ist eine Form, wie ihr eure Sexualität praktiziert, ne? Ja. Du hattest bisher keine Frau, die das mit dir so gemacht hat. Nö, also bis jetzt sind wir die da wieder alle abgesprungen, ja. Weil die das erfahren haben. Das hat die verschreckt und abgestoßen. Ja, aber ich bin halt so eingestellt und sag, wenn ich mit dem Mädchen eine engere Beziehung habe, muss ich der ihr das sagen. Mhm. Weil ich möchte keine Geheimnisse von meiner Freundin so haben. Andreas, und jetzt möchte ich Tanja sprechen. Ist das möglich? Ja, klar, ich gehe. Dann gib sie mir bitte mal, ja. Ja, hallo. Tanja, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass wir miteinander reden können. Nein, wirklich, es ist wunderbar, weil ich noch nie mit einer Partnerin, einem Partner von einem Menschen geredet habe, der so windelmäßig drauf ist. Ihr habt euch übers Internet kennengelernt. Ja. Hat er denn da gleich klaren Tisch gemacht oder rückte er so allmählich damit raus? Er hat gleich von angefangen, was er eine Mami sucht. Ich habe es erst für einen Witz gehalten, aber... Also man sagt das in diesen Kreisen, man sucht eine Mami. Na, das war nicht in diesen Kreisen, das war ein ganz normaler, ein ganz gewöhnlicher Chatraum und da kam man halt rein und hat im Profil stehen gehabt, ich suche eine Mami. Aber das hast du doch wahrscheinlich gar nicht kapiert, oder doch? Nee, ich wusste davon überhaupt nichts. Mhm. Ich habe gedacht, das ist ein Scherz und sowas aber. Und hast dann trotzdem dich mit ihm angefangen zu befassen? Ja, wir haben relativ schnell telefoniert, eigentlich noch in der gleichen Nacht. Mhm. Und hat er es dir dann so richtig erklärt, gleich in der ersten Nacht am Telefon? Ja. Was war dein Gefühl, als er das erzählt hat? Ja, erst habe ich es natürlich ein bisschen witzig gefunden, aber ich glaube, ich bin relativ tolerant und denke mir, jedem das seine, was ihm Spaß macht. Natürlich, ja, gut. Mhm. Macht es dir denn Spaß, sich mit solchen Dingen jetzt auch zu beschäftigen? Ich muss sagen, ich finde es süß, wenn er mir dann ja. Jetzt bitte ich um Verständnis, wenn ich jetzt ganz indiskrete Fragen stelle. Wenn es dir zu indiskret ist, dann sag, stopp, ich möchte das nicht so beantworten. Okay. Er hat ja gerade erzählt, der Andreas, wie er das für sich alleine praktiziert. Mhm. Ne? Dass er sich die Windel anlegt, dass ihn das in eine sexuelle Erregung versetzt und so weiter. Wie sieht denn jetzt eure Sexualität aus, wenn ihr beiden zusammen seid? Mhm. Windelst du ihn? Ja, ich wickle ihn auf, also wenn ich bei ihm bin, ja. Mhm. Und wie kann man sich denn das vorstellen? Dann hast du diesen Erwachsenen... großen, ich denke mal, dass ein normal großer Mann ist von 21 Jahren. Wie groß ist er? 1,85. 1,85, naja. Den hast du dann gewickelt. Wie geht das dann weiter? Das erregt ihn ja. Erregt dich das auch, wenn du das bei ihm machst? Eigentlich, also so direkt nicht, aber ich finde, es ist ja nicht immer, dass wir dann auch gleich hinterher Sex haben. Also ist das für dich einfach nur so eine nette... ich sag mal, so eine Serviceleistung für ihn, dass du das... Ich habe ja seit neuestem auch manchmal Windeln an, aber... Ach, du hast dann auch Windeln an? Ja, nicht so oft eh, aber... Ich habe sie zwangsweise gewickelt. Ja, er hat mich zwangsweise mal gewickelt. Das ist ja auch wieder, entschuldige, wenn ich jetzt nochmal lache, auch wieder ein Bild für die Götter wahrscheinlich, ne? Du in Windeln. Ja. Und stehst am Bett und windelst ihn. Ist ja auch eher erstmal lustig, ne? Ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber gestattet, dass ich das erstmal lustig finde. Ja, ich fand das selber am Anfang lustig. Ja. So, nun ist dein Freund hoch erregt, nachdem er die Windeln auf der Haut gespürt hat. Mhm. Was passiert denn dann? Ja, bis vor kurzem ist da eigentlich gar nichts passiert, weil er ist mein allererster Freund und... Ach, das ist dein allererster Freund? Du hast noch gar keine andere sexuelle Erfahrung gemacht? Mhm. Habt ihr denn überhaupt schon miteinander so richtig nach üblichen, normalen, stinknormalen Kriterien geschlafen? Das schon? Ja. Ging denn so eine Windel-Session voraus oder war das voneinander getrennt? Oh, das war ganz witzig. Da hat er mich mal wieder gewickelt. Ja. Aber das hat sich kaum gelohnt. Die Windel war so schnell wieder ab, wie sie drauf war. Aha. So einer ist das. Mhm. Ja. Nun hat er gerade ja gesagt, dass er halt auch ganz gerne mal in die Windel reinpinkelt. Ja. Oder vielleicht auch... Er macht beides, also er benutzt sie richtig. Machst du ihn dann auch sauber? Ja. Das machst du auch? Mhm. Das stößt dich nicht ab, das zu machen? Nee, ich bin es gewöhnt von meinem Beruf her. Was bist du vom Beruf? Also ich bin auszubildende Kindergärtnerin. Ja gut, dann kommt das auch schon mal vor, ja klar. Ja. Mhm. Ja, das erstaunt mich jetzt. Also... ich kann mir das noch vielleicht so vage vorstellen, dass auf so einer spielerischen Ebene, auch wenn man da überhaupt gar keinen Draht zu hat, das so mitzumachen. Mhm. Aber dann so diese Hardcore-Nummer ist ja dann doch schon ein bisschen härter, ne? Das ist härter. Na gut, wenn du den Hintern sauber machst, wollen wir es mal auf Deutsch sagen, ist das ja schon nicht mehr so... Es gehört sich um Baby, ja. Aber es macht dir gar nichts aus. Nö. Mhm. 9 Wochen seid ihr zusammen. Ja. Bist du verliebt? Ja. Sehr verliebt? Mhm. Und diese Sexualität ist wirklich für dich vollkommen in Ordnung und sagst, das werden wir so hinkriegen und ich werde mich da in einer gewissen Weise auch anpassen. Ja. Mhm. Ich meine, was wollt ihr mehr? Das ist natürlich optimal. Hm. Optimal. Schön, ich gratuliere, Tanja. Danke. Du gibst mir bitte nochmal den Andreas. Ja, Moment. Tschüss. Ja, bin wieder da. Ja, Andreas, hast du eine tolle Frau gefunden, ne? Ja, schon. Ich bin richtig happy. Ich könnte mir vorstellen, und das weiß ich auch aus einigen Gesprächen hier in der Sendung, dass das für euch Männer, die ihr so drauf seid, nicht einfach ist, ne? Nö. Mhm. Also, ich habe schon ziemlich lange gesucht. Sag mal, wenn du, ich beiß mich jetzt nochmal fest an dieser härteren Schiene, über die wir gerade gesprochen haben. War dir das nicht beim ersten Mal, als du dich dann hast sauber machen lassen von deiner Freundin, auch ein bisschen peinlich? Ganz ehrlich gesagt schon, ja. Mhm. Also beim ersten Mal, das ist halt schon ein bisschen komisch, also wenn man dann halt so dran liegt und dann wird man so von seiner Freundin quasi mal mich sauber gemacht, also beim ersten Mal habe ich mich dran gewöhnen müssen, aber beim zweiten Mal habe ich es dann halt wirklich richtig genossen. Also danach muss dann erstmal... Was sagt er? Sie hat sich beim ersten Mal blöd angestellt. Ach so. Dann muss erstmal das Zimmer gelüftet werden, vermute ich, ne? Wenn es dann... Nö. No, eigentlich nicht. Ich sehe das alles nicht so eng. Geht denn das dann auch noch so weiter, wie man das bei Kindern auch kennt? Wird dann... weiß ich jetzt, ein Puder geholt oder ein Öl? Ja, gepudert hat sie mich heute auch schon, ja. Sitzt ihr beiden jetzt, sitzt ihr beiden da jetzt auch in Winde? Was? Sitzt ja. Ich schon, ja. Du ja. Schade, dass ihr auch kein Bildtelefon habt, Mensch. Ja, schade. Das wäre ein Spaß für mich jetzt, dich in Windeln da zu sehen. Ja, vielleicht demnächst irgendwann nochmal. Vielleicht demnächst. Also, ich freue mich sehr für dich und für euch. Eine junge Liebe und ihr habt beide irgendwie so eine sexuelle, ungewöhnliche Sache. Irgendwie, die ihr da praktiziert, ist doch alles wunderbar. Ja. Ist das deine erste Liebe, wo sich das so kombiniert, ne? Ja, das ist das erste Mal. Ja. Was meinst du, wie viele dich jetzt beneiden, die so gestrickt sind? Oh ja, da haben wir sehr viele Neider. Mit denen telefonieren wir auch regelmäßig. Und ach, du hast Kontakt zu anderen? Von denen kriegst du auch eindeutige Angebote, wenn man das mal so nennen will. Du hast Kontakt zu anderen Windelfetischisten? Ja, zu vielen, ja. Ja. Und die sind da schon sehr neidisch. Das glaube ich. Ich wünsche euch für eure Liebe, eure Sexualität alles Gute. Ja. Wenn es so funktioniert, soll da niemand was gegen haben. Nö. Alles Gute, viel Spaß. Okay, danke. Tschüss. Hans, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen, Hans. Was ist dein Thema? Ich bin Opfer eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht. Wann ist das passiert? Gestern Morgen. Gestern Morgen. Was ist genau passiert? Ich muss dazu sagen, ich bin blind. Ich habe noch einen kleinen Sehrest von etwas über 1% und habe meinen blinden Führhund an der linken Hand. Mhm. Und ich kenne halt die Ampelregelung, da ich da täglich rübergehe. Ja. Wusste also genau, wann ich grün habe. Mhm. Und habe auch noch mitbekommen, dass links ein Auto stand, sodass ich auch rübergehen konnte. Mhm. Habe die Straße fast überquert. Und dann hat mich ein Auto von rechts gepackt. Und dann weiß ich halt eben nichts mehr. Mhm. Bist du bewusstlos gewesen? Scheinbar. Ja. Ich bin wohl noch in den Bus eingestiegen. Und habe den Weg zur Arbeitsstelle noch weiter aufgenommen. Ach, das hast du schon getan? Aber nicht bewusst. Ach, also ist so ein Blackout, wie man so sagt. So ein Blackout, genau. Aber... Wie ist denn deine... Inwiefern bist du verletzt worden? Also ich habe Schürfungen am Gesicht, rechte Gesichtshälfte mit Beulen und Beine verletzt. Also jetzt... es ist nichts gebrochen. Aber... Das Schlimme sind halt eben die Kopfschmerzen, die man anhalten. Du warst gar nicht zur Untersuchung in einem Krankenhaus? Doch. Doch. Ich habe, wie gesagt, die Fahrt noch zur Arbeit weiter fortgesetzt, habe im Bus noch gefragt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Mhm. Ich glaube, ich bin angefahren worden. Ich wusste das noch nicht so richtig. Hat das denn niemand gesehen? Auf der Straße und hat sich... Es muss jemand gesehen haben. Es ist eigentlich eine sehr relativ stark befahrene Straße. Mhm. Und es müssen Leute gesehen haben. Und von meiner Dienststelle aus her, die haben auch sehr gut und toll reagiert. Da bin ich auch noch angekommen. Die haben sofort einen Krankenmann und Polizei gerufen. Mhm. Es ist auch hier im Lokalradio und... Wo war denn das? In welcher Stadt? In Aachen. In Aachen. Mhm. Und auch in der Zeitung gewesen. Mhm. Aber es hat sich wohl noch keiner gemeldet. Da sagen wir doch mal ganz klar, wann es war, also gestern Morgen in Aachen. Gestern Morgen in Aachen. Um wie viel Uhr, sagt man genau die Straße und die Uhrzeit? Das ist die Dresdener Straße. Mhm. Und das war um 6.35 Uhr. Mhm. Dann haben deine Kollegen den Krankenwagen alarmiert, die Polizei. Sie haben sehr gut reagiert. Sie haben gleich den Krankenwagen angerufen, die Polizei angerufen. Mhm. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Erstmal geröntgt worden, ob innere Verletzungen sind, ist zum Glück nicht. Also nichts Schlimmes? Nicht so. Mhm. Also auf den ersten Blick ist das nichts Schlimmes. Eine Gehirnerschütterung schon, mhm, da ich ja wohl immer mein Bewusstsein verloren habe. Mhm. Ich hasse diese feigen Schweine, die Fahrerflucht begehen. Also genau, wenn man es immer wieder hört, das ist das Feigste, was es überhaupt, was es überhaupt gibt. Was es überhaupt gibt. Und deswegen rufe ich auch an, es muss doch irgendjemand. Es muss irgendjemand gesehen haben, dass die Leute sich melden. Mhm. Das ist ja gut, dass du es gemacht hast. Hier hast du eine weitere Plattform. Du hast mit den Kollegen da in Aachen schon gesprochen, in der Zeitung steht es. Vielleicht hört uns ja der eine oder andere zu, der gestern Morgen in dieser Straße war und es verfolgt hat. Der soll sich wahrscheinlich dann direkt an die Polizei in Aachen wenden. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Aber Gott sei Dank, dir ist nichts Schlimmes passiert. Der Hund ist auch wohl auf. Der Hund hat Gott sei Dank nichts mitbekommen. Mm-hmm. Also es ist ganz merkwürdig. Der Hund muss wohl auch auf die Straße gelegen haben, da der an der linken Flanke alles also voll Schlamm und so hatte. Was? Von was? Voll Schlamm, achso. Mm-hmm. Ja, voll Schlamm und Schmutz. Mm-hmm. Er muss auch gelegen haben, aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Mm-hmm. Irgendwie muss ich ja von der Straße wohl hochgekommen sein und in den Bus rein. Mm-hmm. Warst du mit dem Hund auch beim Tierarzt? Nee, das wollte ich jetzt noch machen. Ich komme gerade heute aus dem Krankenhaus. Ach so, aber du hast schon das Gefühl, dass er im Prinzip in Ordnung ist. Also er ist schon in Ordnung. Man merkt das ja als Hundebesitzer auch. Genau. Also hoffen wir, dass das jemand gehört hat, Hans. Ja. Hoffen wir es wirklich. Ich bedanke mich. Und dass man den fasst. Ja, eben. Alles Gute. Schönen Dank. Ja, tschüss Hans. Okay, tschüss Domian. Thomas, 21 Jahre. Grüße dich. Hallo. Thomas. Ja. Du hast mich angerufen. Ich habe dich angerufen, und zwar habe ich ein Problem. Und zwar bin ich in gewisser Weise süchtig nach diesen Pornoseiten im Internet. Mhm. Und das schlägt ziemlich auf mein finanzielles Level halt. Das sind diese Seiten, die man bezahlen muss, ne? Mit Kreditkarte. Ja, genau. Da muss man bezahlen und das wird ziemlich viel bei mir im Moment halt. Und das ist halt jetzt nicht nur das Finanzielle, sondern auch, ich hatte eine Freundin gehabt, bevor ich das gemacht habe. Mhm. Und die hatte halt Wind von bekommen. Mhm. Und die hat sich jetzt getrennt von mir deswegen. Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Und wie lange surfst du schon in diesen Porno-Nischen herum? Das ist jetzt, ich würde sagen, also ich habe das früher schon ein Jahr, das kann man so allgemein sagen, aber ich bin früher schon immer nebenbei mal gesurft, so dass es keiner gemerkt hat. Mhm. Aber du hast auch gesurft, also während der ganzen Zeit, während du mit der Freundin zusammen warst. Ja, das ist das Problem. Und das ist halt ein ziemlich seelisches Problem jetzt auch, da wo ich nicht mit klarkomme, dass sie nur deswegen, wegen diesen blöden Seiten halt, dass wir uns besiegen. Wie hat sie das denn rausgekriegt? Ich weiß nicht, wie sie davon Wind bekommen hat. Sie muss da irgendwelche Dateien, sie kennt sich auch gut mit Computern aus. Und ich lasse sie natürlich auch an meinen Computer ran. Und die muss sie irgendwie entdeckt haben und ich weiß nicht. So. Wie? Sie hat die reden wir erstmal darüber und dann reden wir über das Finanzielle. Sie hat diese Dateien entdeckt und daraus geschlossen, oder das war für sie dann der Beweis, dass du sehr viel Pornografie konsumierst aus dem Internet. Ja, ja. Dann hat sie dich darauf angesprochen? Ja, das hat sie ziemlich direkt gemacht. Das kam halt überraschend. Wie hat dann, beschreib das mal, wie war denn das? Also sie hat die halt gesehen, ich kam von der Arbeit nach Hause, sie hat vorher bei mir geschlafen, ist ja auch egal, und ich wollte halt an den Computer und da saß sie dann plötzlich mit ganz entsetztem Gesicht und ich sah halt nur dieses Bild auf dem Bildschirm. Achso, sie hatte sich ein Bild geholt. Ja, das sind halt die dateinsten Bilder aus dem Internet. Und da konnte ich auch nichts mehr zu sagen, ich habe losgestottert und wollte ihr das erklären und sie hat das halt direkt rausgekriegt, mich drauf angesprochen und ich konnte ja nichts erwidern. So, jetzt hat die aufgrund dieser einen Erkenntnis, die sie gewonnen hat aus der Datei und aufgrund des einen Gesprächs, was sie mit dir geführt hat, was ja auch kein Gespräch war, hat sie Schluss gemacht? Ja, das ist jetzt nicht nur diese eine Datei gewesen. Egal, aber nur wegen einmal entdecken hat sie Schluss gemacht? Ich befürchte, dass sie auch schon vorher das entdeckt hat, aber sich deswegen halt noch keine Gedanken gemacht hat. Gut, aber danach war, nachdem sie da saß, danach war Schluss. Danach war Schluss, ja. Endgültig. Also, sie hat das ziemlich direkt gemacht. Finde ich auch schon wieder sehr, sehr seltsam. Ja, das hat mich auch sehr. sehr überrascht. Das kann einen vielleicht als Partner ein bisschen irritieren, ist vielleicht auch nicht so wunderschön, aber deshalb gleich Schluss zu machen. Wie war denn die Beziehung sonst überhaupt? Sie war eigentlich bis jetzt immer sehr gut, die Beziehung. Mhm. Also kann ich nicht nachvollziehen. Sie wurde allerdings dann in letzter Zeit als eifersüchtig auch, ich weiß nicht wodurch. Mhm. Und, ja, vielleicht hat sie das entdeckt und war eifersüchtig auf die Pornografie. Wie viel Geld hast du ausgegeben im letzten Jahr dafür? Das geht monatsweise und das belief sich auf von Monat zu Monat zwischen 1200 und 500 Mark. So viel Geld im Monat? Ja, das ist unwahrscheinlich. Wie finanzierst du das? Was machst du vom Beruf? Das ist das Problem. Ich mache halt nur Nebenjobs. Mhm. Ich habe keine feste Einstellung und es ist ein sehr großes Problem, wie ich das halt alles finanzieren soll. Bedeutet das, dass du dich deshalb jetzt auch schon heftig, erheblich verschuldet hast? Ja, Schulden sind auch schon da. Noch nicht in so hohem Maße, aber sie sind schon vorhanden teilweise. Mhm. Wieso hast du denn dich so sehr mit Pornografie beschäftigt, wenn du eine nette, tolle Freundin gehabt hast? Das fing schon vor der Zeit an. Also ich war halt mit 3/4 Jahr mit ihr zusammen und es ging halt schon, ich sag mal, 3-4 Monate vorher. Ja gut, aber dann könnte man ja denken, das ist ja noch verständlich, wenn du alleine bist, dass du dich dann mit solchen Sachen abtust. Aber ja, als du die Frau hattest, könnte man ja denken, okay, dann er hat die Realität, die ist schöner als die Bilder. Das stimmt schon, nur ich hatte halt schon vorher Kontakt zu solchen Diensten, sag ich mal, Bezug zu 090er-Nummern etc. Und dadurch habe ich im Internet irgendwie, hat der Server was darauf geladen, dass ich gesehen habe und ich habe aus reiner Neugier das noch. Also das heißt, hattest du denn eine für dich befriedigende Sexualität mit deiner Freundin? Nein, das eher nicht. Also mit dieser Freundin, das hat mich nicht besonders befriedigt, nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, also es war die Beziehung sonst, also freundschaftlich war sehr gut, aber im Bett war da halt nicht besonders. Also sie hat dich nicht so angemacht? Nein. Mhm. Na gut, das ist natürlich schon gewichtig, ne, und gravierend. Ja. Dann hätte das auf Dauer ja wahrscheinlich sowieso nicht geklappt. Ja, obwohl ich meine, für mich zählt auch mehr das Freundschaftliche. Ja, nur gut, aber wenn man so richtig zusammen ist, muss das ja auch funktionieren. Ja, sicher, das muss. Und das nur zu kompensieren mit Pornografie ist dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber dann ist die Freundin weg und du hast den ganzen Kram immer noch am Hals, vor allen Dingen die hohen Geldausgaben. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Täglich, wie lange sitzt du vor dem Computer und guckst dir das an? Das sind zwischen 4, 5, teilweise sogar 6 Stunden, wenn ich abends ganz spät noch am Computer sitze. Man kann doch nicht 6 Stunden hintereinander... Oh, das ist schon möglich. Also die Zeit vergeht dabei ziemlich schnell. Kann man 6 Stunden hintereinander wichsen? Ich meine, das tust du doch, wenn du dir die Sachen anguckst, oder? Warum guckst du das? Nee, also, das ist halt nicht, das ist, kommt vor, aber nicht so 6 Stunden. Du würdest sagen, das ist schon eine Sucht bei dir? Ja, das hat sich leider so entwickelt. Klingt mir beinahe auch so. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, dich so leidenschaftlich, ich meine, im Traum, dich so leidenschaftlich in eine Frau zu verlieben, dass dich das gar nicht mehr interessieren würde? Das ist insgeheim mein Wunsch, halt, dass ich von diesen Sachen endgültig loskomme. Ich komme da seelisch und finanziell nicht mit zurecht. Kannst du das denn nicht? Es gibt doch immer so Tricks, dass man sich diese Nummern und diese Eingänge sperren lassen kann. Ja, das ist halt, das bringt halt nichts. Ich lasse mir das nicht sperren, weil da, komme ich immer an solche Dinge. Und die Sucht, die ist halt so weit, dass ich da, also da würden Sperren nichts bringen. Also, ein psychologisches Problem. Ja. Das heißt, du wirst nicht Herr darüber, du brauchst Hilfe. Ist es soweit, würdest du das sagen? Ja, oh, ja schon, ja. Also es hat nichts mit Spaß zu tun. Du erzählst das ja auch mit einer Stimme, die nun eher leidend klingt, als denn... Ja, das ist schon eher leidend. Ja. Man könnte ja über pornografischen Konsum auch so mit Augenzwinkern reden und so, aber das ist bei dir nicht der Fall. Nein, leider nicht mehr. Nicht mehr. Würde ich dringend raten, Thomas, dass du dich mal vielleicht, das muss jetzt keine Psychotherapie sein, aber dich mal mit einem Fachmann in Sachen vielleicht... Sexualpsychologie, Sexualtherapie mal unterhältst. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest, dann kann die dir mal ein paar Telefonnummern geben, ein paar Adressen. Ja? Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss, Thomas. Könnte ich noch vielleicht ein Autogramm haben, bitte? Ruf bitte am Tage diese Nummer an, dann kriegst du eins. Alles klar. Okay, ciao. Tschüss. So. Chris ist da und Chris ist 44 Jahre alt. Hallo. Eine Frau. Ja. Bei Chris weiß man ja nie so genau. Ja, genau. Liebe Chris, ja. Was ist dein Thema? Mein Poltergeist ist wieder da. Dein Poltergeist ist da. Da läuft es mir ja kalt den Rücken runter. Wir hatten ja letzten Dienstag das Thema unerklärliche Ereignisse. Ja, und das habe ich leider nicht gesehen. Da war was los, hier. Keiner von uns konnte schlafen nach der Sendung. Und jetzt kommst du auch noch mit dem Poltergeist an. Ja, genau. Erzähl mal. Ja, und zwar, das hat angefangen 2 Jahre, nachdem wir hier in dem Haus eingezogen waren. Mhm. Also das, wir haben das gebaut. Ach, ihr habt es frisch gebaut? Das ist kein uraltes Bauernhaus? Nein, 1977 haben wir das Haus gebaut. Wie, und dann vor 2 Jahren ist eingezogen? Nee, 2 Jahre danach. Also 1989 hat es angefangen. Dann 1979 hat es dann angefangen mit dem... Also es ist immer so, wie wenn jemand im Flur barfuß auf und ab geht. Nochmal eins im anderen. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Mhm. Ich dachte, du wärst vor 2 Jahren erst in das Haus eingezogen. Nein, 2 Jahre nachdem wir das Haus gebaut hatten, fing das an mit diesen Geräuschen. Mhm. Wie wenn jemand also barfuß im Flur entlang läuft. Mhm. Oder es zieht jemand irgendeinen Gegenstand im Speicher hin und her. Manchmal ist es so, wenn ich im Bett liege, dass es sich anfühlt, als sitzt sich jemand auf mein Bett. Also es ist nicht nur nachts, es ist am Tage auch. Ja, auch. Oder ich höre manchmal, dass jemand im Wohnzimmer sich jemand in den Ledersessel setzt. Das sind ja gewisse Geräusche, die man dann hört. Moment, bleiben wir mal bei der Situation. Du liegst bei dir im Bett. Ja. Mit wie vielen Leuten wohnst du in dem Haus? Also im Moment nur noch mit meinem Mann. Meine Kinder sind beide schon verheiratet, die sind schon seit Jahren ausgezogen. Wenn du dieses Gefühl hast, da setzt sich jemand auf dein Bett, ist dein Mann dann nicht im Zimmer? Doch. Der ist auch im Zimmer? Der schläft. Der schläft? Ja. Du hast die Augen zu und hast das Gefühl, da setzt sich jemand vorne am Fußende? Oder? Genau. Ja. Und dann machst du die Augen auf und dann? Naja, natürlich. Dann ist für mich das natürlich sehr unangenehm, weil ich bekomme dann auch Angst. Und drückt sich denn die Matratze auch tiefer? Genau. Und nein, das glaube ich dir nicht. Das gibt's doch nicht. Doch. Es ist dann so, dass wenn dass das zudeckt, dann fängt dann an zu spannen, mein Fuß oder an meinem Rücken oder irgendwie. Ich merke wirklich, dass sich jemand auf mein Bett setzt. Manchmal ist es auch schon passiert, dass ich mich auf die Couch setze und dass ich dann spüre, dass sich neben mich jemand hinsetzt. Sagst du zu dem Poltergeist was? Nein, um Gottes Willen. Aber du siehst nie was? Nee, ich habe noch nie was gesehen, ja, also, aber immer nur gehört. Und mein Mann hat auch 2-mal was gehört, und zwar auch diese typischen Geräusche, wie wenn jemand irgendwas ins Wohnzimmer schüttet, wie ein Sack Kartoffel oder ein Sack Holz oder Steine oder so irgendwas. Das sind immer so Geräusche. Also das ist passiert nicht nur in deiner oder durch deine Wahrnehmung. Dein Mann hat es gehört, haben die Kinder das auch schon mal gehört? Die Kinder haben das früher auch gehört, ja. Mhm. Aber da habe ich immer natürlich, die Kinder waren damals noch klein, und habe ich immer gesagt, das ist irgendwie die Heizung oder das Haus schafft noch irgendwie das Holz. Dem konntest du nicht sagen, das ist ein Poltergeist, dann wären die verrückt geworden. Aber heute, wissen Sie das, ich habe mich schon öfters mit den Kindern darüber unterhalten, und sie würden nie mehr in unserem Haus schlafen nachts. Sag mal, du hast gerade das Gespräch angefangen, der Poltergeist ist wieder da. Ja. War er denn zwischendurch mal ein bisschen reisen? Ja, genau. Von 93 bis vor 8 Wochen habe ich nichts mehr gehört. Und was? Vor 8 Wochen ging es wieder los. Was ging denn vor 8 Wochen los? Wieder diese Geräusche, das Klopfen an der Decke, das wandert durch das ganze Schlafzimmer und hört dann an meinem Bett am Nachttisch, hört es dann wieder einen riesen Schlag, hört dann das Klopfen auf. Da meint man gerade, es schlagt jemand mit der Axt den Nachttisch zusammen. Du erzählst das ja doch relativ gelassen und gefasst. Ja. Gerätst du nicht in Panik? Heute nicht mehr, aber früher bin ich sehr in Panik gerade, also, weil ich früher nicht wusste, mit diesen Dingen umzugehen. Aber ich habe mich mittlerweile durch Bücher etwas schlau gemacht. Ja, aber wie gehst du jetzt damit um? Lebst du in friedlicher Koexistenz? Genau, so mache ich es. Mit dem Poltergeist? Genau, so mache ich es. Du weißt überhaupt nichts über ihn, hast keine Ahnung. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass ich einfach den Tod meiner Mutter nicht überwinden kann. Mhm. Die ist damals gestorben, als ich 12 Jahre alt war. Und ich habe mich damals nicht von meiner Mutter verabschiedet. Ich bin damals hysterisch geworden, bin ich in das Zimmer gegangen, habe mich also nicht von ihr verabschiedet. Und das meinte ja damals die Psychologin. Das wäre natürlich jetzt eine Erklärung, wenn nur du das wahrnehmen würdest. Ja. Das ist letztendlich in deiner Realität passiert, in der eigentlichen Realität nicht. Aber dein Mann hört das doch auch. Jetzt neuerdings auch? Hört er das auch? Nee, aber damals hat er das gehört. Er hat auch damals gehört, dass auf meinem Nachttisch eine Melodie gespielt wurde, so mit Klopfzeichen. Mhm. Es war richtige Melodie. Ich bin leider nicht musikalisch, aber mein Mann kann die Melodie heute noch pfeifen. Das ist dann schon bedenklich. Ja. Aber jetzt seit 8 Wochen ist er wieder da, und in diesen 8 Wochen hat dein Mann ihn aber nicht wahrgenommen. Nein. Nein. Nein. Denkst du denn, dass es deine Mutter ist? Ich hoffe es. Das nimmt dir dann natürlich auch etwas die Angst, ne? Genau, so ist es. Aber warum ist die Mutter so aggressiv und haut da, macht da Geräusche und... Weil ich sie in früheren Jahren immer für mein Schicksal praktisch verantwortlich gemacht habe. Mhm. Ich habe sie immer für alles, was mir daneben ging, gesagt, warum hat mich meine Mutter verlassen? Mhm. Und warum ist mein Leben nicht anders verlaufen? Wenn sie da wäre, wird mein Leben anders verlaufen. Ich verstehe. 12 Jahre warst du? Ja, 12 Jahre war ich da. Also ich kann heute noch nicht, das ist ja schon, es war 68, wo meine Mutter gestorben ist, ich kann heute noch nicht den Friedhof betreten, ohne in Tränen auszubrechen. Ja, also es ist für mich heute noch sehr, sehr schwierig. Du warst wegen dieser Geschichte bei einer Psychologin? Ja, ich hatte damals, also wo die Geräusche wirklich also permanent waren, dass ich keine Nacht mehr schlafen konnte. Mhm. Und das, ich bin eines Nachts mal aufgewacht und es hat jemand meine Hand gehalten. Mhm. Ich dachte natürlich, das ist mein Mann. Mhm. Und dann hat die, aber war so ein starker Druck in meiner Hand, dass mir das schon Schmerzen bereitet hat. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, bist du wahnsinnig, was machst du da? Mhm. Und als ich dann das Licht angemacht habe, habe ich gesehen, dass mein Mann in einer Position lag, wo er niemals meine Hand hat halten können. Mhm. Und es war für mich ein Zustand, wo ich nicht mehr ertragen konnte. Wie hat denn die Psychologin das dann erklärt, dass dein Mann hin und wieder auch diese Geräusche gehört hat? Ich glaube, also da hat sie nichts gesagt damals. Mhm. Mhm. Da hat sie nichts gesagt eigentlich. Mhm. Die Kinder haben es ja auch gehört, gell? Die Kinder haben es auch gehört. Ja. Hast du es mal aufgenommen auf Tonband? Nee. Nimm es doch mal auf Tonband auf. Ich habe auch so, weil das nie mit das, jemand erzählt, weil jeder erklärt sich ja für Frieden. Na klar. Also was erzählt. Chris, ich würde gerne... dich um etwas bitten. Ja. Bist du im Besitz eines Kassettenrekorders, eines Tonbandes? Ja, natürlich. Nimm das doch mal bitte auf und schick mir das. Ja. Ich würde es gerne mal hören und vielleicht können wir das den Leuten auch mal vorspielen. Ja, hier. Natürlich. Und dann unterhalten wir es nochmal. Also, ne? Es ist ja für dich interessant, ob das dann auf dem Tonbandgerät gespeichert werden kann oder nicht. Ich bin eigentlich noch gar nicht gekommen. Wie spannend. Ich werde Post von dir bekommen. Ja, natürlich. Wie hast du denn, welche innere Einstellung hast du denn jetzt im Moment? Denkst du, damit muss ich jetzt Zeit meines Lebens leben in diesem Haus? Oder? Also ich habe keine Angst mehr, muss sozusagen. Früher hatte ich wahnsinnige Angst. Ich hatte auch Schweißausbrüche und konnte dann, wie gesagt, wochenlang überhaupt nicht schlafen. Deshalb hatte ich dann damals auch den Nervenzusammenbruch und bin dann auch in eine Kur gekommen. Und... Wenn du glaubst, dass das deine Mutter ist und dann es mit der Mutter zusammenhängt, dann sprich sie doch ganz einfach mal an. Ja, das mache ich ja. Das machst du jetzt? Machst du das? Ich habe ja damals die Psychologin geraten und habe auch dann immer gesprochen, dass ich ihr jetzt verzeihe, dass sie mich verlassen hat, dass ich weiß, dass es ihr Schicksal war, dass sie mich verlassen musste und dass ich eben sie nicht mehr dafür verantwortlich mache, was in meinem Leben schief geht. Und dann hat sie ja auch aufgehört. Es war ja dann auch Ruhe. Hast du denn eine Erklärung, warum das jetzt wieder angefangen ist? Nein, ich kann nicht erklären. Aber jetzt, in den letzten 8 Wochen, hast du sie auch wieder angesprochen? Ja, ich war auch auf dem Friedhof. Das hast du dann gemacht jetzt? Ja, mache ich dann. Ich habe das dann öfter gemacht, aber wie gesagt, wenn ich schon den Friedhof betrete, muss ich schon anfangen zu weinen. Ich bin immer sehr interessiert an solchen Geschichten, Chris. Ja. Deswegen... das sage ich jetzt nicht nur so dahin. Ich bin wirklich auch interessiert an diesem Tonband. Nimm es bitte auf und schick es uns einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln zu. Ja? Ja? Okay. Und dann schreib auch nochmal deine Telefonnummer mit in das Schreiben rein und dann werden wir mit dir nochmal Kontakt aufnehmen. Mhm. Ja? Okay. Ich bin gespannt. Alles klar. Tschüss, Chris. Ich wünsche dir was. Okay, danke. Tschüss. 1.33 Uhr und 45 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Uhr 34 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute freie Themen, offener Abend, offenes Talkradio. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Keine bestimmte Themenvorgabe von uns. Faxnummer 0800 5678 110. Bevor es weitergeht, habe ich mal wieder ein bisschen Post hier, die ich euch vortragen möchte. Ihr erinnert euch vielleicht an das sehr nette Gespräch vor ein paar Wochen mit einem schwulen Prinzenpaar aus Sachsen-Anhalt. Wir konnten es ja alle gar nicht glauben, dass es das gibt, ein schwules Prinzenpaar in Sachsen-Anhalt. Und die beiden, nämlich Michael der Erste und Thomas der Erste, haben mir geschrieben. Hallo Domian, vielen Dank nochmal, dass du es mit deiner Sendung geschafft hast, dass wir nach Köln zur Rosa-Sitzung eingeladen wurden. Es war wunderschön. Wir wollen auch allen danken, die an der Sitzung beteiligt waren und uns und allen anderen so einen schönen Abend bereitet haben. Hiermit überreichen wir dir eine Urkunde unseres Vereins und darauf bin ich jetzt natürlich wirklich sehr stolz. Hier steht Erste Wittenberger Karnevalsgesellschaft 1991 e.V. Dankesurkunde. Anlässlich der Einladung zur Rosa-Sitzung verleiht unser Prinzenpaar Michael I. und Thomas I. dem besten Radio-Talkmaster Jürgen Domian diese Urkunde zur Erinnerung. Das ist doch wunderschön und diese Urkunde bekommt wirklich einen Ehrenplatz. Und zudem haben die beiden Prinzen mir noch etwas Süßes geschickt und ein Fläschchen Lutherberger Halbbitterlikör. Nach der Sendung werde ich mir davon einen genehmigen. 35 Vollprozente. So, was haben wir noch hier? Ein SMS-Fax von einem Menschen, der seinen Namen hier nicht geschrieben hat, sondern nur eine Absender-Handynummer. Hallo Domian, ich sehe deine Sendung jeden Tag und ich habe auch schon oft gefaxt. Aber heute möchte ich dich fragen, ob ich diesen weißen Hirsch in deinem Hintergrund kaufen kann. Nein, du lieber SMSler, den kannst du natürlich nicht kaufen. Der ist unverkäuflich. Der gehört hier zu unserer Requisite. Nur es sei denn vielleicht so 100.000 Mark. Sagen wir 150.000 Mark, können wir drüber reden. Eine Restaurantangestellte schreibt, hallo Domian, ich sehe gern deine Sendung an und finde es toll. Nur quält mich immer wieder eine Frage, bist du aus Dresden? Domian, bist du aus Dresden? Ich bilde mir ein, dass du ab und zu bei mir gegessen hast und ich dich an der Kasse abkassiert habe. Nein, ich bin nicht aus Essen. Ich komme leider aus Gummersbach und lebe aber schon ganz lange in Köln und fühle mich auch als ein Kölner. Dann noch eine Reaktion auf den Scheidenkrampf. Wir haben uns ja Anfang der Woche ausführlich mit dem Thema weiblicher Scheidenkrampf beschäftigt und haben alle gelernt, dass das möglich ist. Und wir haben ja auch gelernt, wie man das hausmedizinisch löst, nämlich indem man der Angebeteten, die einen gerade gefangen hält, einfach ohne dass die Frau das weiß, eine Nadel in den Po rammt. Und vor Schreck lässt der Scheidenkrampf danach. Tedo 41 schreibt, die Gegenschocktherapie, die ich gerade beschrieben habe, beim Scheidenkrampf, wurde bereits vor 25 Jahren in dem Lied Der Tankerkönig von Hannes Wader behandelt. Dieses zu unser aller Information. Kenne ich natürlich nicht, Hannes Wader fand ich auch immer schrecklich. Dann schreibt Waldemar Klawitter aus Barsinghausen. Hallo Domian, wie wäre es, wenn du in einer der nächsten Tatortfolgen als Gaststar auftreten würdest? Du könntest zum Beispiel als Moderator eine Telefon-Talkshow an der Seite der WDR-Tatortkommissare Max Barlauf und Freddy Schenk an der Aufklärung eines Mordes mitwirken. Ich bin sicher, dass die Einschaltquoten explodieren würden und du könntest dich als Gaststar in die Tradition der Gastauftritte wie zum Beispiel von Berti Vogts und Rudolf Mooshammer einreihen. Darüber hinaus ergäbe das eine enorme Werbung und einen enormen Werbeeffekt für deine eigene Sendung. Lieber Waldemar Klawitter, ist eine grandiose Idee. Ich bin dabei, finde ich gut, würde ich machen. Wollen wir sehen, ob die Kollegen von der Tatortredaktion das auch so sehen und sich bei mir melden. Im Tatort fände ich auch sehr schick. Birgit, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Birgit. Dein Thema. Ich möchte mich mit dir unterhalten über mein selten angeborenes Syndrom. Und zwar ist das Klippel-Trenaunei-Syndrom. Habe ich natürlich noch nie gehört. Ja, also schreibt sich am Anfang mit K und dann PP. Und dann Trenaunei wie man es spricht, also wie man schreibt praktisch. Ja. Naunai, kommt aus dem Französischen. Angeboren. Angeboren. Mhm. Wie, welche Auswirkungen hat dieses Syndrom? Gut, da muss ich dir ein paar Sätze sagen. Ja. Es ist Folgendes, ich habe von, wie gesagt, alles angeboren. Ich habe ein linkes Bein, das ist doppelt so stark wie das rechte vom Anfang, vom Umfang und vom Gewicht. Mhm. Ich habe zwei verschiedene Füße. Jeder Fuß hat 15. Ich trage orthopädische Schuhe nach Maß und der linke Fuß ist erheblich größer als der rechte. Mhm. Dann habe ich eine Splenomegalie, also das ist eine extreme Milzvergrößerung, weil die Milz ist ja im weitesten Sinne, kann man zu den Blutgefäßen rechnen. Mhm. Und hinzu kommt noch eine gravierende Blutgefäßanomalie. Halt, also, lass mich noch fragen zur Milz. Heißt das, dass du, dass das hier auch besonders dick ist in der Bauchgegend? Also die Milz, die geht bei mir bis zum Bauchnabel runter. Mhm. Sie ist aber jetzt nicht äußerlich sichtbar, dass du dir jetzt da irgendwie so einen Beutel vorstellen musst, aber sie ist tastbar. Und wie gesagt, ich habe auch dann eine Blutgefäßanomalie, was die ganzen Venen anbelangt im Bauch. Und dazu kommt noch eine Skoliose, bedingt, weil das linke Bein ja schwerer ist als das rechte. Was ist Skoliose? Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, wie ein Fragezeichen. Na, eine Frage zu den Venen. Welche Auswirkungen hat das, dass deine Venen so sind, wie sie sind? Auswirkungen folgende, also im Moment habe ich keine Auswirkungen, keine konkreten. Nur die Venen, die machen mir in Zukunft Angst, weil ich habe jetzt zum Beispiel seit anderthalb Jahren wird bei mir ein Eierstocktumor immer kontrolliert. Und der ist gutartig, 99,9%, weil man macht eine Tumormarkeruntersuchung. Das heißt, da wird das Blut auf Krebszellen untersucht. Und nun ist dieser Tumor aber angewachsen in Mandarinengröße. Und zurzeit wird also hier, wo ich wohne, in dem Krankenhaus verhandelt, ob man mich operiert. Und aufgrund dieser Venen ist es kompliziert, das zu operieren? Genau, weil das Risiko liegt alleine da drin, dass ich den verbluten könnte. Verstehe. Und zum Beispiel meine Milz, die geht ja bis zum Bauchnabel runter. Die hindert mich auch daran, ein Kind haben zu können. Weil, wenn die Milz entfernt wird, also das überlebe ich nicht. Die Rückenverkrümmung, die Wirbelsäulenverkrümmung, hat die zur Folge, dass du im Rollstuhl sitzen musst? Oder nein, nein, ich laufe, Gott sei Dank. Ich habe mal Verkäuferin gelernt und dann umgeschult zum Bürokaufmann. Achso, du konntest schon einen normalen Beruf nachgehen. Ja, ja, ich bin aber auch seit 14 Jahren Frührentnerin. Sieht man es dir im Gesicht auch an? Sieht nein. Man das? Nee. Gesicht habe ich relativ hübsches sogar. Welche? Aber nur wenn ich mich ausziehe, dann läuft der eine oder andere Mann weg. Das ist halt sind viele Männer dir deshalb weggelaufen? Wenn ich ehrlich bin, ja. Warst du mal verheiratet? Ja. Das war natürlich ein Mann, also der hat ein Dach gesucht über den Kopf. War einmal geschieden, zwei Kindern, Offenbarungsart an der Hacke, was er mir alles verschwiegen hat vor der Eheschließung. Das ist Schnee von gestern. Hast du im Moment einen Partner? Nein. Nee. Ist das nicht so, wenn man solche Handicaps, nenne ich es mal, oder wie man das da nennen mag, dass man dann auch gehemmter an vielleicht eventuelle Partner herangeht, weil man sich immer schämt? Das ist richtig, vor allen Dingen je älter man wird. Also ich bin jetzt nicht menschenscheu oder so, aber ich bin früher öfters weggegangen und mal auf Piste, mal auf eine Kontaktanzeige geschrieben. Und wenn man dann nur einmal so durch den Kakao gezogen wird, auf Deutsch gesagt, für mich als Frau gehört immer noch ein bisschen, also es gehört eine ganze Menge Gefühl dazu, wenn ich mit jemandem ins Bett steige. Also im vorsätzlichen One-Night-Stand, also das würde mir nichts geben. Hast du eine gute, erfüllte Sexualität schon mal erlebt? In meiner Ehe. In der Ehe, doch, mit dem Mann, den du gerade gar nicht so gut dargestellt hast. Aber das war auch eine berechnende Ehe seinerseits. Und da musste er auch ein paar Jahre irgendwie halt den guten Ehemann rauskehren lassen, bis ich hinter ihn gestiegen bin. Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, wir blättern mal viele Jahre zurück, Jahrzehnte zurück, mit einem solchen Syndrom Kind und Jugendlicher zu sein. Wird man nicht gehänselt? In der Volksschule ja. Und dann hatte ich dann aber, ich muss natürlich sagen, wenn man jetzt so eine Krankheit hat, also die sonst ins Auge fällt, ich trage natürlich Hosen, aber die Schuhe fallen natürlich auf. Und man muss irgendwo lernen, sich ein dickes Fell anzuschaffen. Dazu gehört auch eine große Klappe. Sonst steht man nämlich jede Pause auf dem Schulhof in der Ecke und weint. Ja, haben deine Eltern dich auch unterstützt bei der großen Klappe? Oder haben die eher sich versteckt und auch geschämt für dich? Also nein, geschämt haben sie sich auf keinen Fall für mich. Und meine Eltern, die waren sehr oft zur Schulleitung, weil ich leider sehr viel Scheiß in der Schule gemacht habe. mit Freundinnen, also Streiche und sowas, ne? Also ich habe auch kein Problem, mich durchzusetzen oder wenn mich im Straßenverkehr jemand dumm anguckt oder so, da gibt es schon einen Spruch von mir. Also du bist eine selbstbewusste Frau, merke ich auch schon. Bin ich eigentlich. Mhm. Ja. Nur mein Problem ist nochmal, Domian, warum ich bei dir angerufen habe. Ich kenne keinen Menschen, der das Klippel-Trenaunee-Syndrom hat. Du kennst keinen Menschen? In all den Jahren hast du das nicht irgendwie recherchieren können? Nein. Haben die Ärzte dir denn gesagt, wie selten das ist? Also ich habe ein Buch darüber, nicht nur über dieses Syndrom, wo es nur, also wo es angeschrieben ist. Mhm. Es ist laut Fachliteratur äußerst selten und kann auch verschieden ausgeprägt sein. Mhm. Zum Beispiel kann es irgendwo eine Frau geben, die nur dieses dicke Bein hat, das heißt praktisch Halbseitenriesenwuchs und vielleicht bedingt die Skoliose und die aber wiederum nicht die Blutgefäßanlage. Achso, ich verstehe. Also, du möchtest jetzt auch über unsere Sendung versuchen, diese Leute zu finden. So ist sie im deutschsprachigen Raum, also in Österreich, Schweiz, Deutschland, gibt. Genau, und oder vielleicht, wenn ein Arzt durch Zufall die Sendung sieht und hat in seinem Krankengut eine Patientin oder einen Patienten. Denn mein weiteres Leben wird also wohl dadurch bestimmt, von Ängsten, was die Blutgefäßanomalien anbelangt, weil ich bei jeder Operation sehr viel Blut verlieren kann oder den auch nicht verblute. Und ist natürlich dann sehr sehr angenehm, mit jemandem zu reden, der in gleicher Weise betroffen ist. Das ist einfach ein Erfahrungsaustausch. Genau, zumindest einen Menschen, der so gravierende Blutgefäßanomalien hat, speziell im Bauch. Denn ich wollte mir vor etlichen Jahren die Milz entfernen lassen. Und ich bin vom Pons Pilatius gelaufen, Unikliniken. Also die haben zu mir gesagt, wir wollen sie nicht auf dem Gewissen haben. Und ich wollte praktisch die Milz raus haben, um ein Kind zu kriegen. Weil meine Milz ist einer Schwangerschaft im Bauch im Weg. Also, jetzt sagen wir nochmal dieses Syndrom. Du sagst es nochmal. Ja. Und in der Hoffnung, dass dann irgendjemand große Ohren bekommt. Das und derjenige möge sich dann bitte hier bei uns melden. Und wir stellen den Kontakt dann zu dir her. Ja gut, dann sage ich jetzt nochmal den Namen. Und zwar Klippel, am Anfang mit K und dann in der Mitte mit PP, also Klippel. Und dann Trenaunei, hinten mit Y. Dann Syndrom, das wird Trenaunei ausgesprochen. Ja, also ich würde dir sehr wünschen, dass du irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten bekommst, die in gleicher Weise betroffen sind. Das wäre sehr nett. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Wie machen wir das jetzt nochmal mit meiner Adresse? Ja, das geht so, wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Wenn bei uns was an hier irgendwie reinkommt, rufen wir dich an und dann kannst du uns die Adresse geben und dann schicken wir dir alles. Wunderbar. Ja, so machen wir das immer. Da möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich nach vielen Versuchen endlich bei dir durchgekommen bin. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Jetzt möchte ich euch kurz noch einen kurzen Auszug von einem Brief vorlesen. Und zwar nämlich von Frank aus Essen. Und Frank schreibt mir, am Freitag, dem 11.02.2000, hörte ich deine Sendung wie jede Nacht. Es rief dort ein junger Mann aus Münster an über das Thema Hooligans. Vielleicht erinnert ihr euch auch. Ich kann dir nur sagen, dass ich wegen so etwas 5 Jahre Haft bekommen habe. Ich habe nicht nur dem Opfer und seinen Angehörigen Schaden zugefügt, sondern meinem Umfeld und mir selbst auch. Jetzt habe ich auch noch deswegen meine Frau Anna verloren. Ich möchte nur sagen, dass niemand das Recht hat, einen Menschen zu verletzen. Gewalt darf keine Lösung der Alltagsprobleme sein. Dein Anrufer sollte wirklich mal die Erfahrung machen, im Gefängnis zu sitzen. Die Antworten, die er gab, waren Ausreden der Hilflosigkeit seines bis jetzt geführten Lebens. Ich danke dir sehr herzlich, Frank, dass du geschrieben hast. Und ich glaube ja immer, dass solche Worte, wenn ich die sage oder wenn irgendwelche anderen Nicht-Betroffenen das sagen, dass die wirklich verrauchen, aber vielleicht, wenn man als ehemals selbst aktiver Hooligan dieses sagt, an die Adresse von Hooligans, hat das vielleicht eine kleine Wirkung. Ich danke für den Brief. Rainer, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Rainer. Ja, Rainer, dein Thema. Und zwar, also ich wohne in Chemnitz, im Zeckert-Gebiet, und ich gehöre zu so einer rechtsradikalen Gruppe an. Und ich möchte da jetzt austreten, weil mir wird das alles zu viel persönlich. Ich war schon bei vielen Schlägereien dabei, zwischen Russen und also welchen von uns und Skinheads. Wie lange bist du jetzt in dieser Gruppe? Also ich bin mit ca. 14 bis 15 Jahren dort eingetreten. Ach, so lange schon. Ja, und was ist das für eine Gruppe? Ist das eine politische Partei oder wie hat die einen Namen? Ja, eine politische Partei sind wir nicht, aber wir nennen uns Skinhead 88 Chemnitz. Mhm. Wir sind über die ganze Stadt verteilt, kann man sagen. Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, das wird dir jetzt alles zu viel. Was genau wird dir zu viel und was findest du nicht mehr gut? Was du früher vielleicht gut gefunden hast? Also ich habe jetzt die Woche alles nachgedacht. Ich habe damals mit 16 Jahren habe ich eine Lehrstelle gehabt in alles. Mhm. Ich bin aber dann von meinem Chef entlassen worden mit der Begründung, ja, Rechtsradikalismus und so, weil wir hatten mit einem Neger in der Firma. Ich war auf dem Bau. Mhm. Und das war, will ich mal sagen, gerade meine also recht extremistischste Phase, die ich hatte. Mhm. Und da will ich mal sagen, da ist mir aus Versehen mit Absicht, will ich mal so sagen, ein Ziegel ausgerutscht und da hat ihn den Neger getroffen. Und daraufhin, weil ich hatte auch schon das Aussehen, hier Springerstiefel und Platze. Ist der Mann sehr schwer verletzt worden? Ja, der Neger, der ist ins Krankenhaus zwar gekommen, aber es war dann nichts weiter. Mhm. Wo ich im Nachhinein jetzt auch froh drüber bin, der hatte eine leichte Gehirnerschütterung, aber sonst ging das. Mhm. Und ja, daraufhin bin ich schon entlassen worden, also wegen hier Rechtsradikalismus und so. Ja, das war mit 16 Jahren? Ja, mit 16 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass dich das damals noch mehr in die Ecke getrieben hat, kann das sein? Ja, ich bin dann im Prinzip also noch radikaler geworden. Eben, das meine ich. Mhm. Ja. Ja. Weil das ist, also wie das eben bei SGN ist, zuerst man schiebt alles auf die Ausländer und so. Mhm. Und na, wenn man dann eben gekündigt wird, dann heißt es dann logischerweise, ja, der Ausländer, da kriegt wieder recht in Düne. Du, da warst du 16 Jahre, das ist nun 5 Jahre schon Vergangenheit, ne? Ja, genau. Jetzt muss ja neuerdings irgendwas geschehen sein, wo du gesagt hast, nein, mit mir nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt die ganzen Schlägereien angucke, die wir hatten, so als speziell mit der Russen, will ich mal sagen, weil die sind im Hackert-Gebiet, sind es da viele jetzt. Mhm. Und es sind schon viele Kumpels von mir festgenommen worden, weil also ein paar von uns, wir hatten schon, also ein paar Kumpels von mir haben schon welche totgebracht, Russen. Was haben die dir? Die haben Russen tot gemacht, also totgebracht und abgestochen. Mhm. Und das, also ich will nicht so enden wie die anderen. Entweder im Knast oder vielleicht hier. Du hast aber noch keinen Menschen. Du hast auf der Straße liegen oder so. Du hast noch keinen Menschen umgebracht. Ich habe noch keinen Menschen umgebracht. Du hast aber Leute auch schon schwer verletzt. Das weiß ich nicht. Warst du schon mal im Knast? Ich saß noch nicht im Knast, aber Verfassungsschutz war schon bei mir und so. Und da bin ich aber auch noch glimpflich davon gekommen, will ich mal sagen. Von was hast du denn in den letzten Jahren gelebt? Ja, so, also ich war jetzt zum Schluss war ich jetzt bei der ABM. Mhm. Das ist mir aber auch alle. Und ich bin jetzt wieder zu Hause und so ein bisschen von der Oma oder von der Mutter. Also irgendwie so durchgeschlagen. Ja, genau. So, jetzt willst du aus dieser Ecke, aus dieser Szene, aus diesem Club, oder wie man es benennen mag, raus. Kann man da so ganz einfach raus? Kannst du sagen, so ab heute, ab morgen gehe ich da nicht mehr hin und ich fange ein anderes Leben an? Stell ich mir schon. Ja, genau, das ist mein Problem, warum ich anrufe. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Weil wir haben im Prinzip, wo ich dort eingetreten bin, muss man schwören, hier. Einmal Skinhead, immer Skinhead. Mhm. Einmal stolz aufs Land, immer stolz aufs Land. Was das heißt, also, wenn man einmal dabei ist, kann man nicht wieder raus, will ich mal sagen. Warum kann man nicht wieder raus? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin da bloß beigetreten. Das ist, weil also im Prinzip bei Skinhead heißt Zusammenhalt. Und Zusammenhalt heißt Zusammenhalt aufs Leben. Mhm. Ja gut, man im kann Prinzip, sich ja... Also im Prinzip, wenn man das jetzt so will, kann man sagen, wenn ich das austrete, durch meine Kameraden verraten. Hast du Angst vor Gewalt, dass die dir die Hucke vollschlagen, wenn du sagst, jetzt ich will mit euch nichts mehr zu tun haben? Ja, genau, weil ich habe das schon von anderen erlebt, die wollten da austreten, dann war es auch zu viel. Vielleicht jetzt die Schlägereien und so. Mhm. Und die haben dann auch gesagt, ich will nicht mehr. Ja, und die sind dann zu guter Letzt im Krankenhaus gelandet. Mhm. Hast du dich über dieses Problem mit irgendjemandem schon mal unterhalten, der sich gerade auch bei euch in Chemnitz gut auskennt? Irgendjemand deines Vertrauens? Mit meiner Freundin. Was sagt die Freundin denn? Die kann auch nicht viel sagen, weil die ist auch mit dabei. Mhm. Ach, die ist dabei mit? Die ist ja auch. Mh. Will die denn auch aus daraus? Wie bitte? Will die denn auch daraus? Als Mädel ist es leichter als als Junge. Mhm. Also sie will auch raus? Also sie ist nicht direkt dabei. Mhm. Ich meinte gerade auch, gut, deine Freundin wird dir da nicht so richtig helfen können. Ich meinte jetzt geh doch mal ans Telefon da im Hintergrund. Ja, das, Piepst. Ja, meine Freundin, die ist jetzt gerade rangegangen. Achso, ich meinte eigentlich auch hier irgendjemand anderen. Vielleicht gibt es einen, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach ein Wort, ein Pfarrer, jemand vom Jugendamt, irgendjemand, der vielleicht da so ein bisschen, der sich gut auskennt. Hast du da mit irgendjemandem so schon mal gesprochen, einem Außenstehenden? Nein. Nö, eigentlich noch nicht. Mhm. Also, es kommen schon immer mal Leute vorbei, wie Betreuer oder sowas, aber wenn die kommen, sind wir weg. Mhm. Mhm. Also das ist schon ein sehr schwieriges Problem und ich kann mir auch vorstellen, dass das in gewissen Städten in Ostdeutschland sehr hart hergeht. Bist du denn gebunden, überhaupt in Chemnitz wohnen bleiben zu müssen? Könntest du dir vorstellen, auch ganz woanders hinzugehen? Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, mhm. aber finanziell nicht. Nee, ich meine, es wäre ja jetzt vielleicht, wir spinnen jetzt einfach mal nur so. Es könnte ja sein, dass du dich um eine Arbeit bemühst oder um einen Ausbildungsplatz. Irgendwo anders, in einem anderen Bundesland. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ein Kumpel von mir jetzt... Nee, das wäre doch, das wäre eigentlich die Ideallösung. Da ist jetzt nach Westdeutschland gegangen. Mhm. Ja, aber das ist ja nicht... Sie sagen, dass das die Ideallösung ist. Bloß, ich will mal sagen, das ist ja... Wir haben auch so Parteien im Rat und wenn da Aufmarscher sind, da kriegst du einen Brief und musst mit. Also, wie man das am geschicktesten einfädelt, da bin ich wirklich jetzt überfragt. Und ich nehme das Problem auch sehr ernst. Ich würde gerne, dass wir gleich nochmal in Ruhe, vielleicht auch gar nicht mal hier in aller Öffentlichkeit miteinander reden, nach der Sendung. Ja, sollen wir mal so verbleiben? Wir rufen dich gleich nochmal an, Rainer. Okay? Ja, okay. Ja, so machen wir das. Bis gleich. Okay, danke. Tschüss. Chef. Frank, 13 Jahre. Mensch. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Was ist los? Ja, also ich möchte eigentlich in der Klasse immer gerne im Mittelpunkt stehen. Und egal, ob das negativ oder positiv ist. Und dann mache ich dann auch meine Klassenkameraden fertig. So eine bist du? Ja, ich mache das aber jetzt nicht nur unbedingt deshalb, weil ich denen was tun möchte, weil ich die nicht mag, sondern mehr um im Mittelpunkt zu stehen, von den anderen anerkannt zu werden. Warum willst du denn immer im Mittelpunkt stehen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das kann ich mir selber nicht erklären. Mhm. Jedenfalls, das zog sich schon vom Kindergarten bis jetzt aufs Gymnasium wie ein roter Faden durch meinen... Und macht dich gerade dann nicht sehr beliebt, ne? Im Moment wahrscheinlich. Ja, teils, aber eher nicht. Eher nicht, ja. Aber ich meine, du bist ja schon mal auf einem sehr guten Weg. Du hast es ja analysiert. Du hast ja gesagt, es liegt an mir, weil ich im Mittelpunkt stehen will. Deshalb mache ich diese und jene Sachen. Ja, analysiert habe ich es. Aber ich schaffe es einfach nicht, irgendwie davon wegzukommen. Ich finde irgendwie keinen anderen Weg. Sag doch mal eine Aktion, nur damit ich mir das vorstellen kann, was du da machst. Sag mal so ein, zwei Beispiele. Ja, ich weiß es nicht, irgendwie über die Frisur von anderen lästern oder wie die gedresst sind. Ich will damit ja nicht ausdrücken, dass ich besser aussehe oder dass ich was Besseres bin. Mhm. Ich weiß es nicht, nur dass die anderen ja dann lachen und weiß ich nicht, das gibt mir so ein inneres Gefühl. Mhm. Vielleicht, Frank, bist du der zukünftige große Showmaster. Ja, das wäre ich gern. Siehst du? Ich habe mich auch schon am Theater beworben. Siehst du? Ich weiß nämlich von Harald Schmidt, dass der auch immer solche Sachen früher gemacht hat, als der Schüler war. Und das war gar nicht so lustig. Aber da ist wohl irgendwie so ein großer Drang in den Leuten, sich zu präsentieren. Wie wäre es denn, du hast gerade das Stichwort schon gebraucht, gibt es an eurer Schule keine Theatergruppe? Doch, das gibt es auch, aber... Da gehst du hin. Was meinst du, wie du da im Mittelpunkt stehen kannst? Da kannst du auf die Bühne gehen und kannst dich beklatschen lassen. Und musst richtig was für tun. Klar. Ja, das ist doch zum Beispiel eine Lösung. Also du gehst in eine Theatergruppe und spielst Theater, lässt dich da beklatschen. Dann gibt es die andere Möglichkeit, dass du politisch aktiv wirst an eurer Schule und wirst vielleicht Schulsprecher. Kannst du dich auch beklatschen lassen, stehst du auch im Mittelpunkt. Ja. Ne? Sind doch schon mal zwei sehr pfiffige Ideen, finde ich, oder? Ja. Ne? Und dann brauchst du nicht mehr diesen ganzen dummen Unfug zu machen. Dann kannst du deine ganze Energie in das Theater oder in deine Schülerarbeit da, politische Schülerarbeit pushen, powern. Investieren und dann geht es vielleicht so viel besser, kann ja sein. Ja, aber es ist ja auch nicht nur, weil ich unbeliebt bin, sondern das gibt eben dann auch Ärger und das äußert sich eben auch nicht positiv auf die Noten aus. Eben. Egal, dann habe ich Ärger mit meinen Eltern oder auch die eben. Lehrer sprechen einen an. Eben, deswegen solltest du das alles sein lassen und vielleicht mal diese beiden anderen Wege gehen. Ist jetzt mal nun mal so ein Tipp aus der Ferne von mir, Frank. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Mach's gut, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Woche. Schwuppdiwupp. Eine Woche schon wieder rum. Danke an Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Pavlas Pavlidis. schwierig mit den griechischen Namen. Dirk Winhüsen, Marion Fongan, Marc Sommer und Petra Grutzmann. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das würde ich nicht noch einmal tun. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durchgeknallte Alte. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich. So, schönes Wochenende. Feiert schön, wenn ihr schon ein bisschen so im Karnevalsvorrausch seid. Bis Montagnacht. Macht's gut. Bye bye. Ciao.